Lektion 18. 18a. 18a. Клиент предъявляет претензию в супермаркете. Hören Sie gut zu. Ich habe hier vor einer Woche dieses Gerät gekauft und es funktioniert nicht mehr. Was stimmt denn damit nicht? Es nimmt nicht mehr auf. Kein Wunder. Die Aufnahmevorrichtung ist lose. Da müssen wir das Gerät zum Werk schicken, um es nachsehen zu lassen. Nein, das geht nicht. Ich bin geschäftlich in der Stadt und brauche das Gerät ständig. Dann schlage ich vor, dass Sie sich ein neues kaufen. Ich habe dieses hier doch erst letzte Woche gekauft. Ich möchte es umtauschen. Das geht leider nicht. Tja, da kann man wohl nichts machen. Hören Sie gut zu und wiederholen Sie. Я купил этот аппарат здесь неделю назад, и он не работает. Ich habe hier vor einer Woche dieses Gerät gekauft und es funktioniert nicht mehr. Что с ним не так? Was stimmt denn damit nicht? Он больше не записывает. Es nimmt nicht mehr auf. Неудивительно. Kein Wunder. Записывающее устройство не закреплено. Die Aufnahmevorrichtung ist lose. Придется отправить его изготовителю, чтобы они осмотрели его. Da müssen wir das Gerät zum Werk schicken, um es nachsehen zu lassen. Нет, это невозможно. Nein, das geht nicht. Я в городе по делам, и аппарат нужен мне постоянно. Ich bin geschäftlich in der Stadt und brauche das Gerät ständig. Тогда предлагаю вам купить новый. Dann schlage ich vor, dass Sie sich ein neues kaufen. Я купил этот всего неделю назад. Ich habe dieses hier doch erst letzte Woche gekauft. Я хочу обменять его. Ich möchte es umtauschen. К сожалению, так не получится. Das geht leider nicht. Ну, видимо, делать нечего. Tja, da kann man wohl nichts machen.